Unserem Verständnis nach fügt sich diese ganze sonderbare Angelegenheit in die Form des Troba-Clues dieser Minnesänger ein, die ihre Person tarnen möchten, sowie die Botschaft ihrer Schriften. Hier wird auch noch die kurioseste Behauptung Wolframs eingefügt, dass er ein Analphabet war, der nicht einmal schreiben konnte und alles von jenem Fantastiot, dem Provenzalen, genommen hatte. Auf diese Weise verbirgt sich noch mehr und seine Verantwortung für das, was er enthüllen wird, löst sich auf. Es war eine gebräuchliche Taktik in jenen Tagen, in welcher die Anonymität wichtiger war als die egozentrische Herausstellung. Der Verfasser der Nibelungen ist uns auch unbekannt. Und Wolfram will uns weismachen, dass er ein Niemand ist, ein völliger Ignorant, trotz seiner eindrucksvollen Kenntnisse von Sprachen, Sitten, Steinen, Kräutern, der Astrologie und sogar der Alchemie. Wenn er nicht schreiben konnte, so spricht das nicht für eine Unwissenheit seinerseits. Die meisten Könige, Prinzen und Edelleute konnten nicht schreiben. Schreiben war eine Angelegenheit von Technokraten, um es einmal so auszudrücken. Einem jedem sein Handwerk. Das Denken für den Denker, das Schreiben für den Kalligraphen. Die meisten Liebesbotschaften und Lieder, sogar die Musik für diese Lieder, wurden von anderen komponiert und nicht von dem Troubadour oder von dem Minnesänger. Sie diktierten sie. Hat vielleicht Alphonse der Weise nur die 7 Abhandlungen diktiert? Die Adligen konnten bis vor sehr kurzer Zeit noch nicht einmal in unserer chilenischen Welt schreiben. Sie führten nur Krieg, sprachen Recht, lasen die Messe und dachten manchmal. Wir sagten schon, dass die freiheitlichen Berufe nur Sache der Plebejer war. Nur das Heer und die Religion wurden gebilligt und waren wohl angesehen. Der Adel steuerte Weisheit bei, nicht die Universitäten noch der Lehrkörper. Das Blühen des Lebens der Sippe, das Gedächtnis des Blutes. Ich erinnere, als ich noch sehr jung war, hatte ein Präsident hier in Chile den Schriftsteller Louis Durand mit eigenem Büro im Präsidentenpalast und einem Gehalt eingestellt, damit dieser die galanten Briefe für ihn schreiben sollte. Hitler hat es nie lernen wollen, ein Auto zu lenken und sah Mussolini mit Argwohn an, der sogar fähig war, ein Flugzeug zu steuern. Er kannte zwar das Wesen der Mechanik gründlich und die Erfindung des Motors eines Unterseebootes sowie jeder Maschine, doch das alles zu steuern, war die Angelegenheit von Kraftfahrern. Ein jeder sollte den Platz ausfüllen, der ihm in der biologischen und geistigen Struktur zukam. Meine Meinung ist, dass Wolfram von Eschenbach, als er die Namen von Kyot und Flegetanis erfand, uns mit den Buchstaben dieser Namen einen astrologischen Schlüssel übergab, vielleicht nicht numerisch, aber auf jeden Fall runisch. Er zeigte uns den geheimen Weg des Ausganges zum Gral, den Fluchtweg des Gefangenen, sich der nordischen germanischen Minne bedienend. Kyot hatte ein Buch im Lande der Heiden gefunden und las darin über den Gral. Der entdeckt und von jenen anderen Heiden, Flegetanis von Toledo, enthüllt worden sein sollte, der seinerseits den Namen in den Sternen gelesen hatte oder jenseits der Sterne. Hier werden wir auch die Richtung des Swastika Levogira beibehalten müssen, zurückgehend. Von der Provence nach Toledo und von da erneut nach der Provence, dann nach Rom, nach Ägypten, von dort nach Hyperborea und wieder zu den Sternen. Das ist sozusagen der Weg des Urai Kalko, der Levitation, der Antigravitationswissenschaft. Es war auch der alchemistische Weg von Santiago de Compostela, der endlich und viel früher, bevor christianisiert worden war, zu dem Sternenobservatorium von Stonehenge führte. Von dort zur Konstellation des kleinen Bären, des Polarsterns. Das Hakenkreuz stellt auch das Kreisen dieser Konstellation um den polaren Stern dar. Schon wieder die Säule, die den Himmel stützt, der Vril, die Rune Er oder Ihr, die Irminsul. Kurz bevor Hyperborea unterging, brachten einige Siddhas die Tafeln aus Urai Kalko in Sicherheit, worauf man das Gesetz eingraviert hatte, das Wotan Apollo hütete, die Weisheit eines Jenseits der Sterne. Es war der zur Erde, zum Pol, durch Luzifer gebrachte Stein, ein Karfunkel, ein Smaragd aus seiner im Sternenkrieg beschädigten Krone. Sie brachten auch diesen und die Engel des Wolfran, die Vanen, die Asen und die Tuatas de Danann bewachten ihn. Das heißt die Hyperborea. Jene Wissenschaft oder jenes Wissen wurde dort in Runen geschrieben, die in dem neuen Zyklus oder Yuga durch Wotan wiederentdeckt wurden, als er während 9 Nächten am Baume Yggdrasil, Irminsul, an seiner eigenen Wirbelsäule kreuzigte. Er hütete sie, die auf einen Stein eingraviert sind, auf einem Kleinod, das er den Seinen, die reinen Blutes sind, übergibt, damit sie sie im Gedächtnis ihres Blutes bewahren sollten. Von Katastrophe zu Katastrophe wird der Schatz bewahrt. Mit dem Verschwinden der Reste des letzten polaren Hyperborea gehen Wiedergaben jenes Grals in Richtung Süden. Schon viel früher waren sie zum fernen Okzident von Huitramana-Land nach Mu und in die Antarktis aufgebrochen. Danach würden sie Ägypten erreichen. Als die nordischen Krieger durch Ramses II. Ausgewiesen wurden, blieben einige als Gefangene des Pharao zurück. Moses, Priester von Heliopolis, bemächtigte sich des Grals und flüchtete mit den versklavten Ariern. Man sagt, Salomon hätte ihn in seinem Tempel verwahrt, ohne ihn entziffern zu können. Er hat keinen Tempel bauen können und musste sich des Persers Iran bedienen. Die Römer bemächtigten sich eines Teils des Schatzes und es sollte der Westgotenkönig Alarich sein, der ihn in Rom wiedererlangt, ihn zunächst mit nach Provenza und dann nach Toledo nehmend. Der Teil des Grals, der in Provenza geblieben war, sollte von den Katharern behütet worden sein, laut Otto Rahn. Als Manzegur fällt, können die Kreuzzügler des Simon de Montfort sich nicht des Schatzes bemächtigen, weil es 4 Katharern gelungen war, ihn in die Höhlen von Sabarte in Sicherheit zu bringen, wo ihn Rahn und die SS während des Krieges suchen würden. Sicher haben die Katharer ihn nicht entziffern können, aber die Hitleristen doch. Von daher ihre UFOs, ihre Vimanas. Der von den Westgoten nach Toledo überbrachte Gral ist in die Hände irgendeines Halbjuden gefallen, Flegetanis laut Wolfram, obwohl er nur sagt, vom Stamme Salomons. Wir wissen sehr gut, dass Salomon kein Jude war, sondern Amoriter. Im Tempel Salomons suchten die Templer nach einem anderen Stück, eine Wiedergabe des Gral. Und es scheint, als ob sie es gefunden hätten, denn sie änderten die ursprüngliche Struktur des Templerordens, ihn auch dazu zwingend, verlierend zu gewinnen. Immer reisen die nordischen Polaren mit ihrem Schatz Super Specie Eternitatis, die ewige Unterart, den sie wohl verwahren, ihn aus den Kämpfen und Niederlagen rettend.